Yeah. Hi, ich möchte echt mal was für diese Band in die Waagschale speisen. Der arbeitet beim Gesundheitsamt, ne, in Winsen. Der arbeitet in der Klapse, ne? Und trotzdem setzen sie sich für unsere Probleme auseinander. Und ich finde, das sollten wir mal anerkennen. Ich bin stolz, dass die hier für uns spielen. Und ich hoffe, dass sie es auch nächstes Jahr wieder tun. Danke, Ramona. Aber nicht trotz, sondern gerade deshalb spielen wir hier. Neues Lied. Denn wir haben über uns auch nicht alle Weisheiten mit dem Löffel gefressen, sondern eher mit einer Gabel. Das Erdgefäß im Alltag, dem Sumpf aus Muss und Genuss. Ich werd tot! Manchmal träumt mir, ich werd tot! Manchmal wünsch ich werd tot! Manchmal träumt mir, ich werd tot! Und ich glaub, was das für Mord. Manchmal wünsch ich wär tot. Manchmal träumt mir, ich wär tot. Manchmal wünsch ich wär tot. Manchmal träumt mir, ich wär tot. Weiß ich fast alles und ich komm doch nicht voran. Für mich weiß ich fast alles und komm doch nicht voran. Ein jeder Spezialist bleibt auch einfach Idiot. Ein jeder Spezialist bleibt auch einfach Idiot. Ein jeder Spezialist bleibt auch einfach Idiot. Ein jeder Spezialist bleibt auch einfach Idiot. Ein jeder Spezialist bleibt auch einfach Idiot. Ein jeder Spezialist. Auch einfach Idiot.